Hier kommen einige Aussagen, die speziell in Bezug auf Selbstliebe Wunder bewirken. Wählen Sie ein oder zwei aus, die etwas bei Ihnen zum Klingeln bringen, und bläuen Sie sich ein. Ich verdiene und empfange in jedem Augenblick jedes Tages ganz viel Liebe. Ich bin eins mit dem Universum. Das Universum ist großartig. Und ich bin es auch. Mein Herz ist offen. Liebe fließt hinein und wieder hinaus. Ich nehme all das Gute an, das das Leben bietet. Ich bin brillant, klug und schön. Ich finde es toll, wie groß ich bin und wie mein Po, Busen, Bauch, Haar aussieht. Und so weiter. Was auch immer. Wenn keiner dieser Sätze für Sie funktioniert, denken Sie sich selbst welche aus. Solche, die Sie zwar nicht gerade zum Würgen bringen, aber doch einen wunden Punkt treffen. Je mehr Sie beim Aussprechen empfinden, desto stärker ist die Macht der Sätze, positive Veränderungen herbeizuführen. Vielleicht fühlt es sich am Anfang so an, als lögen Sie sich selbst in die Tasche. Aber in Wahrheit leben Sie die Lüge. Die Affirmationen führen Sie zurück zur Wahrheit. Bei Affirmationen können Sie nicht einfach irgendeinen Unsinn herunterrattern. Sie müssen das Gesagte mit dem Herzen und mit dem Kopf wollen. Es muss Sie bewegen, wenn es funktionieren soll. Drittens, tun Sie Dinge, die Sie gern machen. Wenn Sie sich ständig die Menschen, Speisen, Dinge und Erfahrungen vorenthalten, die Ihnen am meisten das Gefühl geben, am Leben zu sein, dann senden Sie sich selbst ziemlich miese Botschaften. Nehmen Sie Ihr Leben unter die Lupe und überlegen Sie, wo Sie durch eigenes Verschulden zu kurz kommen. Wenn Sie sich selbst beispielsweise sagen hören, Live-Musik finde ich toll, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf einem Konzert war, dann nehmen Sie sich Zeit dafür. Wir haben alle viel zu tun. Doch nur die Leute, die es sich zur Top-Priorität machen, ihr Leben zu genießen, machen schließlich exakt das. Ihr Leben genießen. Genau in diesem Augenblick gibt es Tausende von Menschen auf der ganzen Welt, die an Yoga-Retreats am Meer teilnehmen, die sich auf Open-Air-Musikfestivals die Seele aus dem Leib tanzen oder es sich auf der Disney-Kreuzfahrt ihrer Träume so richtig gut gehen lassen. Achten Sie darauf, wie Sie sprechen und was Sie tun. Geben Sie sich richtig doll Mühe, mehr Spaß zu haben, wo immer es Ihnen möglich ist. Das kann vieles umfassen. Von einem Nachmittag in der Woche, den Sie mit einem guten Freund verbringen, über die Kündigung Ihres verhassten Jobs, bis zum Kauf eines völlig unpraktischen, aber totschicken Paars Schuhe. Oder doch lieber Surfurlaub in Costa Rica? Erschaffen Sie aktiv das Leben, das Sie gern leben möchten. Begnügen Sie sich nicht länger mit einem Dasein, in dem Sie unglücklich feststecken. Schenken Sie sich ein Leben voller Freude, solange Sie noch am Leben sind. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen stellen, ändern Sie das. Diejenigen, die es gewohnt sind, in Ihnen einen persönlichen Assistenten zu haben, werden Sie weiterhin lieben, auch wenn Sie sie nicht mehr von vorn bis hinten bedienen. Kaufen Sie sich eine neue Jeans, eröffnen Sie ein Sparkonto, stellen Sie jemanden ein, der sich um das schmutzige Geschirr kümmert, tragen Sie Ihrem Kind auf, das Katzenklo zu reinigen. Wichtig! Sie sind nicht selbstsüchtig, wenn Sie sich um sich selbst kümmern, nur zufriedener. Umhegen, verhätscheln und verwöhnen Sie sich, als seien Sie der großartigste Mensch, den Sie je kennengelernt haben. Viertens. Finden Sie einen Ersatz. Wir haben uns so sehr an unsere reflexhaft negativen Reaktionen auf uns selbst gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr in Frage stellen. Wir betrachten sie einfach als die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Doch es gibt einen Ausweg. Sobald wir uns unserer negativen Denkmuster und Verhaltensweisen bewusst werden, können wir sie aktiv verändern. Dazu eine kleine Übung. Was denken oder fühlen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Wenn Sie sehen, wie jemand großen Erfolg bei etwas hat, das Sie selbst gern machen würden, aber nie ausprobiert haben. Wenn Sie auf eine Gruppe attraktiver, erfolgreicher Menschen zugehen. Wenn Sie alles für eine Sache geben und scheitern. Wenn Sie von jemandem verlassen werden, der toll ist und heiß. Wenn Sie den ganzen Tag lang mit offenem Hosenstall herumlaufen. Wenn Sie einen Becher Kaffee auf dem Autodach abstellen und losfahren. Wenn Sie einen Freund im Stich gelassen haben. Wenn Sie sich zum 10. Mal den Zeh am Küchentisch stoßen. Wenn Sie den Geburtstag Ihres Vaters vergessen. Wenn Sie jemanden anmotzen, der es nicht, oder zumindest nicht in der Härte, verdient hat. Beobachten Sie genau, was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie mal wieder so richtig fies zu sich selbst sind. Dann formulieren Sie eine neue, verbesserte Reaktion. Sollten Sie beim Blick in den Spiegel immer denken, oh Gott, dann bemühen Sie sich bewusst darum, es für sich umzuformulieren. Hallo, schöne Frau. Schöner Mann. Ist schon viel besser. Sie haben ein kompliziertes Verhältnis zu Ihrem Vater und machen sich jedes Mal aufs Neue Vorwürfe, wenn Sie etwas Gemeines zu ihm gesagt haben. Dann ersetzen Sie das »Ich bin ein Monster« durch »Ich bin nur ein kleiner Hase, der versucht, mit seinen Problemen zurechtzukommen. Und bitte entschuldigen Sie sich bei Ihrem Vater.« Wenn Ihre Standardreaktion auf Missgeschicke lautet »Typisch ich, der nächste Streich meiner königlichen Tollpatschigkeit«, dann ersetzen Sie das durch »Nicht so tragisch, aber was kann ich daraus lernen?« Am wichtigsten ist, dass Sie diesen Dingen nicht mehr so viel Bedeutung beimessen und sich von dem Gedanken lösen, die aktuelle Version Ihrer selbst sei die einzig wahre. Vielleicht maulen Sie jetzt. »Das sagt die so leicht. Die hat ja auch nicht diese Nase, die aussieht, als habe jemand eine Yacht in ihrem Gesicht geparkt.« Könnte allerdings sein, dass Sie eines Tages ein berühmtes Topmodel entdecken, dessen Nase noch viel größer ist als Ihre. Sie hat einfach irgendwann beschlossen, trotzdem wunderschön zu sein. Und dann fühlen Sie sich auch plötzlich hübsch und selbstsicher. Sie können genauso gut jetzt schon stolz auf Ihre Nase sein. Alles andere tut weh und ist lächerlich. Verbringen Sie Ihr Leben nicht damit, sich an kränkenden Selbsturteilen festzuklammern. Ersetzen Sie Ihre negativen Glaubenssätze allesamt durch neue, positive Ansichten.